O Herr, für viele bist du nur ein Märchen, für mich bist du des Lebens Ideal. Wohl weiß ich jenen Augenblick zu schätzen, als du zum Freund mir wurdest im Erdental. Nur du, o Herr, in dir nur ist mein Leben. Ein Leben ohne dich hat keinen Sinn. Vertrauend dir hast du mir Licht gegeben. In dir allein bringt Leben mir Gewinn. Ich will ganz fest nur deine Hand umfassen, weil du dein Herz den Sünden aufgetan. Der Feind schlägt Wunden fast bis zum Erblassen. Wie nötig brauch ich deine Hilfe dann. Vergib, o Herr, dass oft die Kraft mir schwindet, dass ich im Kampf der Sünde dich verliere. Um jeden Preis will ich dich wiederfinden. Nur bitte ich dich, o Heiland, bleib bei mir. Mir ist so bang, so traurig, ach so einsam, wenn ich dich nicht mehr vor mir sehen kann. Sei mir nicht fern, ich möchte dir sein gehorsam. Du nur allein sollst Herr mein Leben sein. Drum will ich nur für dich mein Heiland leben, von Herzen dich zu lieben, erlehre mich. Mein ganzes Leben sei nur dir gegeben, in jedem Sturm will treu dir bleiben ich. Herr Jesus Christus, nur dir kann ich trauen. O reiche Herr, mir liebend deine Hand, dass ich bestehen kann bei Nacht und Grauen. Lass mich auf dich nur sehen und verwahren.